Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Dr. Sarrazin, es ist uns eine Ehre, im Rahmen des Liberalen Clubs heute Sie auch als Gast hier bei uns noch einmal begrüßen zu dürfen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein wirklicher mutiger Vorkämpfer der Meinungsfreiheit. Das ist in Zeiten wie diesen ja keine Selbstverständlichkeit, wenn man es wagt, eine Meinung zu haben, die nicht unbedingt der veröffentlichten Meinung entspricht, dann wissen wir alle, was das durchaus für eine Unbill mit sich bringen kann und welche Methoden auch oftmals dann in der Debatte gegen eine Person angewendet werden. Und der große deutsche Schriftsteller Martin Walser hat ja schon 1994 gewarnt vor dem Tugendterror der Political Correctness, der die freie Rede zum halsbrecherischen Risiko macht. Und Sie haben letztlich Ihre freie Meinung auch nachdrücklich zum Ausdruck gebracht und das in einigen Büchern, wofür Sie ja auch durchaus heftig kritisiert worden sind, aber nicht umsonst die Öffentlichkeit in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, sich Ihrer Meinung durchaus angenommen hat und Ihre Bücher die Bestsellerlisten erklommen haben, weil Sie genau den Nerv auch getroffen haben der Menschen. Und das ist wichtig, dass man in diesen Fragen und Problemen unserer Zeit auch offen mit dem Problem auch umgeht. Und wir haben zurzeit eine noch nie dagewesene Welle einer modernen Völkerwanderung. Ich bezeichne das bewusst als moderne Völkerwanderung, wo heute mit völlig falschen Begriffen operiert wird. Es wird alles unter dem Begriff, unter Anführungszeichen Flüchtling, definiert, obwohl es Menschen in der Regel sind, überwiegende Mehrheit der Menschen, die heute nach Europa aufbricht, sind Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, die aus wirtschaftlichen Gründen es sich verbessern wollen und die man auch, wenn man so will, eingeladen hat. Denn das, was die Frau Merkel in Deutschland gelebt hat, war und ist eine sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur, wo es auch Belege gibt für diese Einladung, nämlich durch das deutsche Bundesasylamt, wo bereits im Jahr 2014 und auch davor Videos gedreht worden sind, die in über 10 Sprachen auch übersetzt wurden und die dazu eingeladen haben, nach Deutschland aufzubrechen, weil Deutschland ein Ort ist, wo man zukunftsfähig leben kann, wo man auch die Möglichkeit hat, Arbeit zu finden, wo einem geholfen wird, und diese Videos kann man sich auch ansehen. Völlig abseits der Realität wird da dargestellt, wie man da nach Deutschland kommt und wie man da fröhlich und freundlich begrüßt wird und wie man untergebracht wird und welche Möglichkeiten es dann hier gibt, die dann in der Realität nicht haltbar sein werden. Aber das ist der Hintergrund. Und natürlich erleben wir heute Menschen, die aus über 100 Ländern dieser Welt aufbrechen, um nach Europa zu kommen, ob aus dem afrikanischen Kontinent oder auch aus dem Kriegsgebiet Syrien, Irak oder auch aus Afghanistan, Pakistan und viele andere Länder. Und wir können heute davon ausgehen, zumindest das, was die Behörden uns mitteilen, dass von den 100% Menschen, die zurzeit nach Europa aufgebrochen sind und heute über Österreich, auch teilweise nach Deutschland weitergegangen sind, dass ein Prozentsatz von über 20% in etwa aus der Kriegsregion Syrien und dem Irak kommen und ein großer Teil darüber hinaus aus anderen Ländern. Und dass hier auch teilweise die Dolmetscher festhalten, sie sprechen nicht Syrisch oder nicht den Dialekt, dass auch gefälschte Pässe im Umlauf sind, auch das hört man. Und dass über 80% derjenigen, die zu uns kommen, junge Männer sind und eben nicht, wie oftmals dargestellt, vor allen Dingen Frauen und Kinder, sondern junge Männer unter 30. Wo man sich natürlich auch die Frage stellt, würde ein Mann seine Frau und seine Kinder im Stich lassen, wenn die Familie wirklich gefährdet wäre und Leib und Leben gefährdet wären. Ich denke, dass das schon einmal aufzeigt, das kritisch zu hinterfragen, denn ich glaube, kein Mann würde seine Frau und seine Kinder zurücklassen, wenn die Familie gefährdet wäre, sondern da kommen Männer, die wissen in der Regel, dass ihre Frauen und ihre Kinder irgendwo sicher untergebracht sind, und die halt den Versuch starten, hier dann einen Asylstatus zu halten, um dann eben im Bereich der Familienzusammenführung dann die Familie nachzuholen. Und natürlich braucht es Mitgefühl und Menschlichkeit, wenn es darum geht, wirklich Menschen, die im Sinne der Genfer Konvention verfolgt werden, natürlich für die da zu sein. keine Frage, völlig außer Streit gestellt. Nur heute wird die Genfer Konvention in vielen Bereichen bemüht, aber offenbar falsch übersetzt, weil diejenigen, die sie bemühen, nicht gelesen haben oder ganz bewusst versuchen, das anders darzustellen. So tragisch das klingt, in der Genfer Konvention sind Kriegsflüchtlinge nicht vorgesehen. Und das wird heute alles vermischt, sondern es sind ausdrücklich definierte Bereiche der Verfolgung aus rassischen, politischen, religiösen Gründen, aber eben nicht, Krieg ist kein Grund im Sinne der Genfer Konvention, alle Menschen aus einer Kriegsregion aufzunehmen. Dass man Hilfe leisten muss vor Ort, ist außer Streit gestellt. Hier hat es ein Versagen gegeben der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft. Und natürlich möchte ich kurz vorweg auch festhalten, dass diese Krise auch durchaus durch die NATO und vor allen Dingen durch die USA ausgelöst worden ist. Man hat in diesen Ländern, ich erinnere an den Irak, ich erinnere an Libyen, diese Länder bombardiert, hat Zerstörung gelebt, hat gerne die Ressourcen genommen, wenn es ums Erdöl geht, und hat dann diese Länder zerstört, im Chaos und mit Terrorismus zurückgelassen. Und endlich auch in Syrien, wo man die sogenannte freie demokratische Opposition logistisch, militärisch unterstützt hat, wo sich dann ein paar Jahre später herausgestellt hat, naja, mit frei und demokratisch hat das wenig zu tun. Da ist dann sichtbar geworden, dahinter steht offensichtlich doch im Wesentlichen der Islamische Staat. Und jetzt, wo Russland tätig wird in der Region und Aufnahmezentren für Flüchtlinge auch schafft, für Kriegsflüchtlinge, und auch tätig wird gegen den Islamischen Staat, wird recht rasch sichtbar, wer hier doch kritisch dagegen auftritt. Das ist Saudi-Arabien, das ist die Türkei und auch wieder durchaus auch die USA, die offenbar gar kein Interesse haben, dass der Islamische Staat dort auf Dauer nachhaltig auch wieder überwunden wird. Und so gesehen gibt es natürlich hier geostrategische Hintergründe, die man nicht außer Acht lassen darf und wo nach über 4 Jahren Krieg, wie auf Knopfdruck, diese Flüchtlingswelle aus dieser Region, aber auch aus anderen Regionen dieser Welt nach Europa aufgebrochen ist und wo wir erleben, dass alle gesetzlichen Institutionen der Europäischen Union versagt haben, von den Außengrenzen bis hin, dass die nationalen Regierungen nicht bereit sind, dann ihre eigenen staatlichen Grenzen zu schützen und zu sichern und damit letztlich auch die eigene Bevölkerung zu schützen und zu sichern. Denn da geht es ja um unsere Sicherheit, um unsere Freiheit, aber auch um den bescheidenen Wohlstand unserer eigenen Bevölkerung, den es zu schützen gilt. Und da werden plötzlich alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Von Dublin-Richtlinien, die ganz klar besagen, es gibt kein Recht auf Asyl für jene, die über unzählige sichere Länder gereist sind. Aber es wird immer von einem Recht auf Asyl gesprochen. Dieses gibt es nicht. Und das muss man festhalten. Wenn jemand ein Recht auf Asyl hat im Sinne der Genfer Konvention, also nehmen wir an, alle, die gekommen sind, hätten ein Recht auf Asyl im Sinne der Genfer Konvention, dann hätten sie dieses Recht im ersten sicheren Land, dass sie kommen, um dort auch das Recht auf Asylantrag in Anspruch zu nehmen und das Recht auf Prüfung in Anspruch zu nehmen, was sie nicht getan haben, sondern weitergereist sind, wie ja im Sinne einer Wunschliste zu sagen, ich bin zwar sicher hier, ich habe keine Verfolgung mehr zu befürchten, aber ich will in meine Wunschdestination und reise daher über unzählige weitere sichere Länder, um meine Wunschdestination Österreich, Deutschland zu erreichen und ausschließlich dort will ich mein Recht auf Asyl in Anspruch nehmen, obwohl ich es gar nicht mehr habe. Aber die Politiker in unserem Land tun so, als hätten sie diesen Rechtsanspruch und setzen alle Gesetze außer Kraft bis hin zu fremden polizeilichen Gesetzen, wo bis heute unsere Staatsgrenzen nicht kontrolliert und gesichert werden, wo bis heute keine Passkontrollen stattfinden, bis heute auch keine Registrierungen stattfinden, nicht einmal Gesundheitsstraßen, nicht einmal Gesundheitsuntersuchungen. Und wir wissen gar nicht, wie viele sind eigentlich schon bei uns, wie viele sind durch Österreich durchgereist, wie viele sind weitergereist nach Deutschland. Auch da kann man nur vage Vermutungen anstellen. Wir hören, dass täglich mindestens 7.000 seit einiger Zeit nach Österreich kommen, zu Spitzenzeiten bis zu 14.000 pro Tag und dass die Deutschen seit einiger Zeit nur mehr pro Tag in etwa 1.600 Personen aus Österreich aufnehmen. Und der Rest, der ist wie wundersam irgendwo. Ja, man kann es nicht sagen. Ja. Und versucht hier auch natürlich die Öffentlichkeit zu beruhigen. In Wien wissen wir, dass am Westbahnhof in der Etage 3 eine Etage auch besetzt ist. Wir haben in der Zwischenzeit in Leinz über 1000 untergebracht. Wir haben in Döblingen, Pflegeheimen, Menschen untergebracht. In der Franz-Witten-Kaserne wird gerade vorbereitet. Das heißt, die Zelte versucht man tunlichst vor dem 11. Oktober zu vermeiden. Das Kuriergebäude soll in Vorbereitung sein. Man hat im Bereich sozusagen des Ferry-Dussiger Stadions haben wir kurzfristig eine Aufnahme vorgenommen, wo dann eine Verlegung stattgefunden hat. Also es gibt sozusagen eine Aufteilung, die jetzt auch gesetzlich beschlossen wurde von der Bundesregierung auf alle Gemeinden Österreichs, wo SPÖ, ÖVP und Grüne beschlossen haben, eine Zwangsasylzuweisung vornehmen zu können mit dem Richtwert 1,5% pro Gemeinde ab 2000 Einwohnern. Dazu gesagt wird aber nicht, dass dieser Richtwert von 1,5% jederzeit von der Frau Innenminister erhöht werden kann, ohne einen parlamentarischen demokratischen Beschluss. Sie kann jederzeit nach Bedarf von 1,5% bei Gemeinden mit über 2000 Einwohnern sagen, nein, wir brauchen 5, 10 oder 20%. Das kann sie jederzeit auch über den Verordnungsweg festlegen. Und das kommt jetzt alles auf uns zu. Noch dazu, wo gerade auch Deutschland erlebt, dass die sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur an den Kapazitäten angekommen ist, auch die Probleme sichtbar werden, auch schon öffentlich viel offener als in Österreich debattiert und diskutiert werden. De Maizière und andere Persönlichkeiten oder bis hin zu Gauck sagen, wir sind jetzt bei aller Herzlichkeit, die wir haben, bei einem Punkt angekommen, wo die Kapazitäten erschöpft sind, wo auch plötzlich Vernunft beginnt offenbar zu greifen, die vorher nicht vorhanden war, wo man Gewalttätigkeiten in den Aufnahmezentren zugibt, ethnische, religiöse Konflikte in den Aufnahmezentren zugibt, erkennen muss, dass Christen in den Aufnahmezentren oftmals Opfer von Gewalt werden und dass es einfach auch eine Verweigerung gegenüber den Behörden gibt, teilweise zu kooperieren. Und da stellt man sich die Frage, warum Menschen, die aufgrund vorgegebener Verfolgung, aufgrund einer Situation Angst zu haben, gehabt zu haben, das Leben zu verlieren, die dann hierher kommen, eine Kooperation mit den Behörden verweigern und oftmals auch Registrierungen vorab verweigert haben. Warum man so eine Verweigerungshaltung lebt, ist die Frage. Das wurde auch sehr schön, glaube ich, auch letzte Woche, nämlich am Freitag in der Zeit im Bild 2 in einem interessanten Bericht, wo der ORF-Moderator Jöli auch interviewt worden ist, über die deutsche Situation aufgezeigt, wo die Probleme sehr offen angesprochen worden sind, wo radikale Salafisten bereits bei den Aufnahmezentren stehen, massiv werben, auch interviewt worden sind in dem Beitrag und unter anderem, ich zitiere, von einer Goldgräberstimmung gesprochen haben für den radikalen Islamismus angesichts der über 1 Million neuer Menschen aus diesen Regionen, die für den radikalen Islamismus ansprechbar sind und damit letztlich der Salafismus eine Chance sieht, seinem Ziel einer Islamisierung Deutschlands oder auch Europas nachkommen zu können. Und das wird dort offen angesprochen. Und natürlich muss man diese Entwicklungen ernst nehmen, kritisch beleuchten und erkennen, dass wir bereits vor der modernen Völkerwanderung in Europa eine Entwicklung hatten, wo Demografieexperten sehr offen davon gesprochen haben, dass bis zum Jahr 2100 ohne die aktuelle Völkerwanderungsentwicklung einzurechnen, in Europa eine bei gleichbleibender Entwicklung, eine muslimische Mehrheitsbevölkerung bei den 0- bis 18-Jährigen entstehen würde, wenn man nicht gegensteuert politisch, ohne die aktuelle Entwicklung der Völkerwanderung einzurechnen. Wenn wir heute davon ausgehen, dass bis Ende des Jahres 120.000 Menschen vorwiegend muslimischen Glaubens in Österreich sein werden, in Deutschland rechnet man mit bereits weit über 1 Million, dann bedeutet das, dass hier natürlich bei einer Geburtenrate in Österreich von 73.000 Kindern, die dieses Jahr zur Welt kommen, davon auch viele bereits mit Migrationshintergrund, natürlich eine völlige Verschiebung auch stattfindet, die man auch in der weiteren Entwicklung natürlich einberechnen wird müssen und wo das, was wir vor Jahren aufgezeigt haben, dass man eine Entwicklung erleben kann, wo man durchaus Angst haben muss, zur Minderheit in der eigenen Heimat zu werden, nicht nur in Österreich, sondern auch anderswo, in europäischen Ländern Realität werden kann. Das heißt, das sind Entwicklungen, die uns natürlich beschäftigen müssen und wo man sich die Frage stellen muss, kann man das bewältigen und was kann da auf einen zukommen? Und da hat das österreichische Innenministerium ja einen vertraulichen Bericht verfasst, wo man sehr betreten war dass dieser vertrauliche Bericht dann auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, durch deutsche Behörden an die Öffentlichkeit offensichtlich weitergegeben und weitergereicht, wo dann auch explizit drinnen steht, dass die öffentliche Sicherheit, die Ruhe und Ordnung nicht mehr zu gewährleisten sein wird. Und man hört auch aus dem Verfassungsschutzbereich heraus, natürlich immer verstohlen, dass man leider mit einer Zuspitzung der Lage rechnen muss bis Ende des Jahres, dass abseits der Warnungen von Geheimdiensten, dass auch radikale Islamisten sich hier natürlich eingeschleust haben. Aber auch wenn man da von einem Prozentsatz ausgeht, der ja eher niedrig ist, muss man davon ausgehen, dass jene, die hier mit Erwartungshaltungen kommen, dass sie eine Wohnung erhalten werden oder ein Haus oder auch eine Arbeit, und diese dann in Folge nicht zu erfüllen sein wird, natürlich ansprechbar sind für diese radikalen Islamisten und auch für Salafisten, die hier die Goldgräberstimmung bereits ausgerufen haben. Und das kann eine Entwicklung natürlich mit sich bringen, wo dann jene, deren Erwartungshaltung enttäuscht wird, natürlich auch umschlägt in eine noch, wie soll ich sagen, vielleicht unfreundlichere Verhaltensform, weil man dann meint, die Gesellschaft, die sie aufgenommen hat, sei nicht fair und nicht korrekt zu ihnen. Und das ist etwas, was man natürlich einerseits im Blickfeld haben muss. Es haben ja die Geheimdienste von Frankreich bis England bis Russland gewarnt vor eingeschleusten Radikal-Islamisten. Das sind ja nicht nur die Geheimdienste, auch der Heilige Vater hat das sogar öffentlich angesprochen. Und der Islamische Staat selbst hat es in Videos vor lange über einem Jahr auch angekündigt, dass Hunderttausende nach Europa aufbrechen werden und dass man die versuchen wird auch einzuschleusen von Seiten des Islamischen Staates und hier die terroristischen Aktivitäten verstärken will und ein klares Ziel hat, das hat man sogar mit Landkarten dann auch entsprechend in dem Video dargestellt, welche europäischen Regionen, unter anderem Österreich ist da ein Teilbereich, der da auch gekennzeichnet ist, welche Regionen Europas man in den nächsten Jahren gedenkt bis 2020 und darüber hinaus nach Möglichkeit zu islamisieren. Das heißt, man kann das ernst nehmen, wir nehmen das ernst, andere nehmen das nicht ernst, andere meinen, das sei alles kein Problem, keine Gefahr. Ich rede noch gar nicht von den anderen Entwicklungen, die in einer weiteren Folge auf uns zukommen, im Bereich der Rekordarbeitslosigkeit. Wir hören zwar immer, wir haben nur, obwohl es die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik ist, 327.000 Arbeitslose in Österreich. In Wahrheit sind es wesentlich mehr. Viele, die in AMS-Umschulungen stecken, scheinen nicht in der Statistik auf. Wenn man als Arbeitsloser krank wird, scheint man auch nicht mehr auf, wenn man im Krankenstand ist. Und wenn man aus der Schule herauskommt, im Übrigen in Wien 37% der jungen Pflichtschulabschließenden, die keinen Job finden und keine Ausbildung finden, die scheinen auch nicht in der Statistik auf, solange sie nicht einmal gearbeitet haben. Das heißt, bis hin zu den Frühpensionierungen kann man von 500.000 Menschen ohne Arbeit ausgehen. Und ich frage mich daher, wie man das bewältigen will und wie man hier angesichts solcher Entwicklungen dann jene Menschen, die zum Teil gar keinen Pflichtschulabschluss haben, teilweise auch Analphabeten sind und leider nicht die Ärzte sind, die man uns auch in der veröffentlichten Meinung darstellt. Also wir würden uns über alle Ärzte freuen, glauben Sie mir. In der Realität sieht das oftmals anders aus. Wenn manche Analphabeten sind, ein großer Prozentsatz gerade einmal die Pflichtschule abgeschlossen hat, geschweige denn weitere Ausbildungen nicht vorhanden sind, dann wird es ein Problem. Und dann reden wir noch gar nicht von den Kulturproblemen, dass viele, die gekommen sind, ja unsere Kultur ja auch ablehnen, uns als Ungläubige definieren und noch gar nicht davon, dass man natürlich als Grundvoraussetzung die jeweilige Sprache des Landes, in das man gekommen ist, auch erlernen muss, um überhaupt eine Chance zu haben und dann natürlich auch eine Ausbildung machen muss. Und in Deutschland wird ja schon offen darüber gesprochen, was man vorhat. Da kommen schon die Industrievertreter und sagen, na ja, also die Mindestlöhne sollten wir senken. Ja, also man denkt schon offen und laut nach, hier, wenn man so will, neue Arbeitssklaven zu haben, die man auch entsprechend verwenden kann mit Senkung der Mindestlöhnen. Was natürlich bedeutet, dass eine weitere Zuspitzung auch des Arbeitsmarktes gegeben wäre und alle Niveaus nach unten abgesenkt werden. Inwieweit das gut ist für eine Gesellschaft, also ich glaube, da kann sich jeder selbst diese Frage beantworten. Von den vielen jungen Männern, die ich angesprochen habe, die alle menschliche Bedürfnisse haben, ganz abgesehen, denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, einen Partner zu finden. Und die Frage ist, wo werden die jungen Männer dann ihre Partnerinnen finden? Und was machen sie, wenn sie sie nicht finden? Ja. Auch das ist durchaus etwas, was man natürlich auch ansprechen muss. Und die Kosten, wer wird das alles bezahlen, wenn sie nicht am Arbeitsmarkt integrierbar sind? Und den Weg dorthin, die notwendige Integration, die notwendige Ausbildung, in der Hoffnung am Ende dann vielleicht doch eine Integration in den Arbeitsmarkt geschafft zu haben. Wer wird das finanzieren? Und da ist ja auch ein vertrauliches Papier vor kurzem aufgetaucht aus dem Finanzministerium, wo sehr offen beleuchtet wurde, dass man, wenn bis Ende des Jahres 120.000 Menschen kommen, nächstes Jahr wird bereits mit 150.000 gerechnet, man rechnet in dem Papier auch, dass es auch einen Prozentsatz von Menschen geben wird, die dann im Sinne der Genfer Konvention auch einen Status in Folge erhalten, daher dann auch ihre Familie nachholen werden, und man rechnet dann für die nächsten 4 Jahre mit zusätzlichen Kosten von 12,3 Milliarden Euro. Und dann sind wir bei den Kosten. Natürlich war das auch sehr unangenehm, als dieses vertrauliche Papier das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Wie üblich wird das alles dementiert, wird alles als Humbug hingestellt, so wie gestern in der Fünferdiskussion die Kündigung der Kindergartenpädagogin, die ja schriftlich dokumentierbar ist. Da wird alles weggewischt, alles geleugnet, und weil man natürlich peinlich betreten ist. Und was kommt auf uns zu? Auch in dieser Frage, das sehen wir auch in Deutschland bereits. Dort wird schon ganz offen, interessanterweise von rot-grünen Regierungen in Berlin oder Hamburg und anderen Bereichen, sehr offen schon darüber debattiert, dass leerstehende Bürogebäude, leerstehende Wohnungen, Firmengelände notfalls auch zu beschlagnahmen sind, um Menschen unterzubringen. Es wird ganz offen darüber auch in Gesetzesanträgen bereits diskutiert, Menschen sogar in Mietwohnungen zu kündigen, die in zu großen leben, damit sie sich dann kleinere suchen, damit die größeren Wohneinheiten dann auch für Flüchtlinge verwendet werden können, bis hin zu anderen Überlegungen, dass man auf die Zweitwohnbesitzer zugreifen will, dass diese dann auch gezwungen werden sollen, Menschen aufzunehmen im Zweitwohnsitzbereich oder vielleicht mit Steuern sich dann freikaufen, um das zu verhindern. Also unterschiedliche Modelle kommunistischer Art werden da bereits überlegt, wie man hier ja in dieser Situation mit Zwangsverordnungen vorzugehen gedenkt. Und ich denke, all das, was in Deutschland an Überlegungen da ist, das ist meistens nur eine kurze Zeit, bis die dann auch bei uns angestellt werden. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, den die Frau Merkel geprägt hat, ne? Wenn der Feimann zu mir kommt, dann kommt er immer mit keiner Meinung, ne? Und fährt er weg, dann fährt er mit meiner Meinung. Ne? Das haben wir auch die letzte Zeit erlebt. Und Ähnliches ist natürlich auch hier zu befürchten. Das heißt, wir müssen hier natürlich gewappnet sein, und dass vieles versucht wird, nach dem 11. Oktober erst zu diskutieren, das brauche ich ja hier niemandem, glaube ich, näher erklären. Angeblich soll ja Werner Faymann auch bei der Frau Merkel interveniert haben, bitte ja nicht vor dem 11. Oktober die Grenzen zu schließen, denn das steht schon fest. Deutschland wird die Grenzen schließen, und man wird nicht einmal mehr täglich diese 1600 Personen, die man heute aufnimmt, dann bereit sein aufzunehmen. Das heißt, wenn man dann weiter so unverantwortlich Politik macht wie seit Monaten in Österreich und keine Grenzkontrollen im Sinne Ungarns und Orbans auch bei uns vorzunehmen, na, ich sage größten Respekt auch für den Herrn Ministerpräsidenten Orban, der hat Verantwortung gelebt für die eigene Bevölkerung. Ja, dann wird natürlich bei uns das Problem weiter anwachsen, weiter ansteigen, und natürlich, das ist wie beim Hochwasser, das sucht auch den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und wenn man weiter signalisiert, kommt nur, und da müssen wir einfach wissen, wovon wir reden. Wir haben heute alleine in Afrika, im afrikanischen Kontinent, eine Entwicklung, wo ja zig Millionen Menschen weg wollen und, wenn sie die Chance sehen, nach Europa kommen zu können, auch ergreifen. Und wir reden jetzt nur vom afrikanischen Kontinent. Wenn wir heute die gesamte Welt beleuchten, wenn man weiter diese Signale setzt, sobald ihr es geschafft habt, auf europäischen Boden zu kommen, dann bleibt ihr hier und ihr werdet aufgeteilt. Na, dann wird das natürlich weiter Anreiz sein. Das heißt, man muss natürlich gegensteuern. Und das kann man nur schaffen, wenn man selbst bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, nachdem die Europäischen Unionsinstitutionen versagt haben, selbst auch die nationalstaatlichen Grenzen sichert, auch entsprechend das inseriert in der Welt, um zum Ausdruck zu bringen, probiert es bitte gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit mehr für euch, dass ihr hier aufgenommen werdet. Das wird die einzige Möglichkeit sein und mit Aufnahmezentren in den Regionen Hilfestellung vor Ort zu leisten, die wesentlich kostengünstiger ist. Man kann mit dem gleichen Geld und den Kosten, das hier verursacht wird, dort 20-mal mehr erreichen und helfen und umsetzen. Und natürlich wird man auch das Problem vor Ort lösen müssen, indem man die Wurzel des Problems anpackt und ausschaltet. Anders wird es nicht funktionieren. Alles andere bedeutet nur eine Verlagerung des Problems und eine Zuspitzung der Probleme. Und ich sage, damit müssen wir uns ehrlich und offen auseinandersetzen. Wenn man das nicht tut, dann handelt man fahrlässig und gemeingefährlich. Und was wir erleben bis dato, ist ein verantwortungsloses und gemeingefährliches Verhalten, in dem Dinge schön geredet werden, geleugnet werden, heruntergespielt werden, man nicht bereit ist zu differenzieren. Und all jene, die das offen ansprechen, erleben dann, dass man sie als Hetzer und Hassprediger beschimpft und tituliert, obwohl in Wahrheit meistens diejenigen, die dann solche Begrifflichkeiten in den Mund nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes den Schaum vor dem Mund haben und nur ihre eigene Meinung gelten lassen. Und das ist der Tugendterror, sage ich, der Gutmenschen, den wir heute erleben. Ja, die, die für sich in Anspruch nehmen, die moralische Autorität zu sein, nur ihre Meinung gelten zu lassen, zwar immer von der großen Toleranz reden, aber in Wahrheit völlig intolerant sind gegenüber allen Andersdenkenden, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, genau das sehen wir heute auch in der Zuspitzung der heutigen Gesellschaft und auch der Debatten und auch der Diskussionen. Wenn unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen, dann ist man gar nicht mehr bereit, differenziert und kritisch zu diskutieren. Dann packt man gleich die Keile aus und erlebt das, was ich auch gestern wieder erleben musste mit der Frau Vasilakou. Ja, ich glaube, irgendwann einmal wird auch dem Letzten das Licht aufgehen in unserem Land, dass man irgendwann einmal erkennt, dass da einige einfach mit falschen Bildern bauen und selbst in Wahrheit so agieren, wie sie es anderen vorwerfen. Aber all das muss uns beschäftigen, all das ist unsere Verantwortung und natürlich ist die Frage zu stellen, wie wir dem begegnen wollen. Und natürlich haben wir eine Verantwortung auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Und natürlich wollen wir auch nicht zu einer Minderheit in der eigenen Heimat werden. Wir wollen auch unsere Kultur nicht verlustig gehen. Wir wollen unsere Kultur, unsere Identität, unsere Bräuche, unsere Werte auch erhalten. Und natürlich muss man auch von jedem, den man rechtskonform zulässt, in Österreich zu leben, erwarten können, dass er hier auch unsere Gesellschaftsordnung, unsere Rechtsordnung, aber auch unsere Bräuche, unsere Werte respektiert, auch schätzt und eben nicht, wenn er hier leben will, den Anspruch stellt, dass wir uns ihm anzupassen haben. Und ich glaube, das ist genau diese wichtige, klare Debatte, die man führen muss, weg von dieser Willkommenskultur hin zu einer gesetzlichen Struktur, wo man wieder sicherstellen muss, dass Gesetze einzuhalten sind. Und wenn jemand gesetzeskonform zu uns kommt, dann gibt es eine Ankommenskultur und eine klare Integrationserwartungshaltung, die zu erfüllen ist. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann braucht es auch die entsprechende Konsequenz, die es seit Jahrzehnten nicht gibt. Und natürlich, das möchte ich auch noch mit auf den Weg geben. Wir haben es ja in den letzten Jahren erlebt. Auch bei rechtskräftig von österreichischen Gerichten abgelehnten Asylantragstellern. Das waren in den letzten Jahren 2013, 2014 pro Jahr über 70%. Also knapp drunter einmal und einmal drüber. Die sind nicht abgeschoben worden. Das heißt, man hat eine rechtskonforme Rückführung, eine rechtskonforme Abschiebung nicht vorgenommen in der Regel. Bei ganz wenigen. Ja. Und das zeigt, dass man schon in der Vergangenheit hier den Rechtsstaat nicht gelebt hat. Und dann kommt man mit einer scheinheiligen Debatte Asyl auf Zeit. Ja, das ist aufrechte Gesetzgebung, das ist aufrechtes Recht der Genfer Konvention, dass natürlich Asyl immer nur Schutz auf Zeit ist, ja, solange eben eine Verfolgungsgefahr besteht. Und dann ist dieser Rechtsanspruch hinfällig. Der Staat kann dann freiwillig entscheiden. Ja, der hat sich so gut integriert und der hat sich so gut in die Gesellschaft eingegliedert und der ist so wichtig und notwendig für die Gesellschaft, dass er hier bleiben kann. Ja, das ist dann die freie Entscheidung des jeweiligen Staates. Aber einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht. Und das wird alles heute vermischt und vermanscht. Und das erleben wir dann auch in dieser gesamten Debatte der sogenannten Gutmenschen, die auf einmal ihre Moral über alles stellen. Über die Definition der Genfer Konvention, über Gesetze, über Rechtsordnung, über staatliche Ordnung. Es gilt nur mehr ihre eigene moralische Instanz. Und das erleben wir aktuell eben auch bei der Bundesregierung von Werner Faymann, Mitterlehner und Co., die in Wahrheit Amtsmissbrauch gelebt haben. Das ist die Realität und in Wahrheit sind diese Herrschaften alle rücktrittsreif. Die haben mit ihrem Verhalten eine Entwicklung abseits aller gesetzlichen Strukturen möglich gemacht im negativen Sinn, die wir alle in den kommenden Monaten, Jahren bis hin zu unseren Kindern und Enkelkindern mit den Folgen tragen werden müssen. Und so gesehen kann ich es gar nicht hören, wenn dann immer wieder Damen wie die Frau Vasilakou sagen, na was haben Sie getan? Waren Sie am Westbahnhof? Ja, wir sind alle Steuerzahler. Wir müssen für diese Gesetzesbrüche und Verfehlungen Steuern zahlen. Wir werden alle zum Handkuss gebeten. Ja? Und wir haben alle, und zwar jeder Einzelne hier, mit Sicherheit da oder dort Hilfe geleistet. Nämlich jetzt nicht vielleicht konkret am Westbahnhof, aber jeder von Ihnen wird soziale Hilfe da und dort geleistet haben. Also in meinem Leben, auch bis heute, in unterschiedlichsten Bereichen, ob es Menschen mit Behinderungen sind, wo ich helfe und auch spende, ob es Kinder sind, die Vater und Mutter verloren haben, andere Dramen, die sich abspielen. Ja, wir haben ja alle ein Herz und wir sind ja alle natürlich beseelt davon, helfen zu wollen. Und jeder arme Teufel soll auch Hilfe erhalten. Aber so zu tun, als wäre das pauschal bei allen gegeben, das ist einfach unredlich. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, das auch differenziert anzugehen. Nicht polemisch nach Möglichkeit, wobei einen polemischen Schlenkerer kann ich mir dann auch nicht ersparen. Ne? Die nächste Frage, die uns dann beschäftigt wird, Herr Sarrazin, bitte sind Sie mir nicht böse, aber der kleine polemische Schlenker ist notwendig. Wenn man dann in Zukunft den Asylstatus da oder dort vielleicht gibt, bei dem einen oder anderen, frage ich mich dann, wie wird man das dann handhaben bei 3 oder 4 Frauen, die dann im Bereich der Familiennachführung zu bewerten sind. Ne? Also auch das ist durchaus zumindest einmal in den Rahmen zu stellen. Ja, wir wissen ja, dass in diesen Ländern man mehrere Frauen haben darf. Wie wird man das dann handhaben? Weil vielleicht gibt es auch mehrere Kinder von unterschiedlichen Frauen. Wie wird man das dann handhaben? Also all das sind alles weitere Fragen, die jetzt einmal hintanzustellen sind. Ne? Aber vor allen Dingen, was wird man tun bei der überwiegenden Mehrheit, die rechtskräftig abgelehnt wird? Wie wird man die rückführen? Wie wird man die abschieben? Weiter mit zivilen Luftfahrtsmaschinen, wo ich immer wieder kritisiert werde, weil ich aufzeige, wie die Abzuschiebenden sich dann verhalten, weil sie dort schreien und sich bewusst anurinieren und wild um sich schlagen, damit dann so ein Abschubvorgang abgebrochen wird und der Pilot sagt, unter den Bedingungen kann ich nicht starten. Und natürlich die zivilen Luftfahrtgäste, die da gezahlt haben, sagen, das ist ja uns nicht zuzumuten. Das ist ja heute die Realität. Dass man überhaupt solche Abschiebvorgänge so vornimmt, ist ja eigentlich absurd an sich und dass man da keine anderen Wege findet, wo ich immer wieder gesagt habe, in Frankreich wird das natürlich in Zusammenarbeit der Exekutive mit dem Bundesheer, also mit dem dortigen Militär, mit Transportmaschinen gemacht, damit eben so ein Abschubvorgang nicht durch so ein Verhalten unmöglich gemacht wird. Ne? Also alle diese Sachen muss man natürlich dann auch fragen und in den Raum stellen, wie wird man das dann handhaben bei so einer großen Menge auch und wie wird die Menge sich verhalten, wie werden die NGOs sich verhalten, die heute schon überall sich anketten und Blockaden machen, wenn dann so ein gesetzeskonformer Vorgang umzusetzen ist und den dann bekämpfen und versuchen, das zu verunmöglichen. Und das zeigt auf, in welcher unglaublich schwierigen Situation wir heute sind, dank der Verantwortung unserer Regierungsvertreter. Und ich denke, da braucht es natürlich Entscheidungskraft, da braucht es natürlich auch da oder dort Mut, ja, Gesetzeseinhaltung auch sicherzustellen, auch auf den Druck mancher politisch-ideologisch Motivierter, die eben immer meinen, ihre moralische Instanz über alle Gesetze stehen zu müssen. Und so gesehen wird uns das noch längere Zeit beschäftigen. Ich verschweige mich hier nicht, aber ich bin auch ein bisschen ruhiger und gelassener geworden. Auch das ist wichtig, denn man muss ja nicht immer sich von den politischen Mitbewerbern provozieren lassen oder hinreißen lassen zu dem einen oder anderen emotionalen Sager. Bin auch ein bisschen älter geworden. Ne? So gesehen ganz gut. Ein bisschen reifer, gelassener, ruhiger. Und so gesehen freue ich mich schon auf die Worte von Dr. Sarrazin, den wir alle, also ich persönlich, sehr, sehr schätze, weil ich weiß, dass natürlich in der Bundesrepublik Deutschland ist ja bei uns schon nicht leicht mit der Meinungsfreiheit. Ne? Aber dort sage ich größten Respekt. Ja, dort ist es noch einmal um Ecken schlimmer. Und was dort also an Gewaltpotenzial teilweise auch auf der Straße vorhanden ist, nur um zu verhindern, dass ein Dr. Sarrazin reden kann und seine Meinung zum Ausdruck bringen kann, das ist ungeheuerlich. Wir erleben sie in einer viel kleineren Dimension bei unseren Veranstaltungen. Das ist ja oft misslebenswert, wenn dann die Pfeiferln kommen, wo ich immer sage, unsere Gegner pfeifen eh schon aus dem letzten Loch. Das ist ja liebenswert, aber in Deutschland ist das teilweise wirklich eine unglaublich gewaltbereite, extreme Szene, wo man wirklich größten Respekt haben muss, dass es Persönlichkeiten und Menschen wie Sie, Herr Dr. Sarrazin, gibt, die sich den Mund eben nicht verbieten lassen. Und solche wie Sie braucht es viel mehr in der Gesellschaft. Und ich freue mich einfach jetzt auf Ihre offenen Worte, auf Ihren Vortrag, weil deshalb sind wir eigentlich heute alle gekommen, Glück auf.